Sommer 2011, Lubmin am Greifswalder Bodden. Arbeiter sichern Spundwände, zwischen denen sich zwei Röhren aus der Ostsee heraus ein paar hundert Meter rauf aufs Land schieben. Hier enden die beiden Stränge der Nord Stream Pipeline, die von morgen an jedes Jahr 55 Milliarden Kubikmeter sibirisches Erdgas nach Europa transportieren, genug für 26 Millionen Haushalte. In Russland gehen wir mit einem Druck von 220 Bar in die Leitung. Nord Stream Projektmanager Georg Nowak. Dort verbauen wir Rohre, die eine Rohrwanddicke von 4,1 Zentimetern haben. Diese Rohrwanddicke wird dann in Richtung Deutschland immer dünner. Hier in Deutschland haben die Rohre dann etwa 2,8 Zentimeter Rohrwandstärke und zwischendrin gibt es noch eine Größe 3,2 Zentimeter. Die Pipelines haben einen Innendurchmesser von 1,15 Meter und sind 1224 Kilometer lang. Sie liegen auf dem Grund der Ostsee und führen durch finnische, schwedische, dänische und deutsche Gewässer. Jeder der parallel laufenden Stränge setzt sich aus 100.000 einzelnen Stahlrohren zusammen. Ein energiepolitisches Zwabangspiel mit vielen Unbekannten und ein gewaltiges technisches Projekt. Das zu besichtigen ohne Baustellensicherheitsbelehrung nicht möglich ist. So, wenn man vorstellen darf, mein Name ist Knackstedt. Hans Knackstedt. Und ich möchte Ihnen ganz gern jetzt hier eine Baustellensicherheitsbelehrung geben. Dazu gebe ich Ihnen erstmal jeder hier einen Übersichtsplan. Und da können wir auch schon gleich loslegen. Eigentlich ist alles ganz einfach. Unter hohem Druck lässt sich Gas durch Rohre über große Distanzen transportieren, auch über viele tausend Kilometer. Zwischendurch, wenn der Druck nachlässt, muss er in Kompressorstationen zwar neu aufgebaut werden, doch das ist vergleichsweise einfach. Feueralarme und allgemeine Alarme werden mit einer Hupe gegeben, wie diese, kennt man vielleicht aus dem Fußballstadion. Ein großer, langer Alarmton und da muss sich jedermann einfinden am sogenannten Sammelplatz. Können Sie hier den Plan entnehmen? 11 Jahre haben Planung und Bau der Pipeline gedauert. Für Projekte dieser Größenordnung, die Investitionskosten liegen bei rund 9 Milliarden Euro, ist das erstaunlich schnell. Geboren wurde die Pipeline-Idee in den Jahren der rot-grünen Koalition, als Gerhard Schröder Bundeskanzler und Joschka Fischer Außenminister waren und der Atomausstieg ganz oben auf der politischen Agenda stand. Und dann hat man verschiedene Gutachten in Auftrag gegeben bei den deutschen Energieforschungsanstalten und hat dann gesagt, oh, diese Gutachten sagen voraus, wir brauchen sehr viel mehr Gas. Also diese Gasmengen, die damals prognostiziert wurden, die wir 2020 importieren werden, sind teilweise um die Hälfte höher dessen, was jetzt prognostiziert wird für die Zukunft. Und da hat man dann gesagt, wir brauchen sehr viel mehr Gas. Und deswegen hat man dann auch gesagt, wir brauchen eben diese Nord Stream Pipeline. Erinnert sich Jonas Grätz von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Eine solche Pipeline biete Versorgungssicherheit. Außerdem könne Deutschland eine strategische Partnerschaft mit Russland eingehen. Russland liefert Energie, Deutschland Hightech. Ein Argument gegen die damals schon aufkeimende Furcht vor einer energiepolitischen Abhängigkeit. Sicher sind die Russen für uns ein wichtiger Energiepartner, aber umgekehrt, wir liefern den Russen Maschinen, Fahrzeuge, Trucks, Hightech. Das heißt, das Ganze ist eine gegenseitige Wirtschaftsbeziehung, bei der der eine den anderen und umgekehrt braucht. Günther Oettinger, EU-Kommissar für Energie, Brüssel. Schon im Jahre 2000 bekam die Ostsee-Pipeline den Status eines prioritären Projektes im Programm Transeuropäische Netze. 5 Jahre später schließlich wurde die Nord Stream AG zur Planung, zum Bau und zum Betrieb der Ostsee-Pipeline gegründet. Hauptanteilseigner ist die russische OAO Gazprom, gefolgt von der Wintershall Holding GmbH, der E.ON Ruhrgas AG, der NV Nederlandse Gasunie und der GDF Suez. Auf russischer Seite sah die Motivation für den Bau der Pipeline etwas anders aus. Gazprom, das den Willen des Kreml 1:1 umsetzt, russische Energiepolitik ist russische Außenpolitik, Gazprom wollte eine größere Unabhängigkeit von den politisch unsicheren Transitländern Ukraine und Belarus bzw. Weißrussland. Die Gasversorgung aus Russland wird sicherer, weil das Gas nicht mehr über schwierige Transitländer wie Ukraine und Belarus verlaufen wird. In diesen Ländern wurde des Öfteren in den letzten Jahren der Gashahn übrigens auch zugedreht. oder das Gas entwendet, sagt Alexander Ra, Leiter des Kompetenzzentrums für Russland, Ukraine, Belarus und Zentralasien in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik Berlin. Und Jonas Grätz von der Stiftung Wissenschaft und Politik fügt hinzu: Zweitens, wirtschaftlich ist es natürlich auch interessant für Russland, weil man eben mit so einer großen Investition auch die Kunden an sich bindet. Genau an diesem Punkt beginnt der Streit zwischen den deutschen Energieunternehmen und Gazprom, deren Verträge noch die Situation des Jahres 2000 widerspiegeln. Mittlerweile hat sich aber vieles geändert. Die verfügbare Gasmenge ist gestiegen, gleichzeitig wird weniger Gas gebraucht als vor 10 Jahren prognostiziert. Außerdem hat die Europäische Union den Gasmarkt liberalisiert. Alle Gaslieferanten haben Zugang zu den Pipelines. Die Folge: Es entsteht Wettbewerb, der im Idealfall zu fallenden Preisen führt. Gazprom favorisiert dagegen Langfristverträge von 20 bis 30 Jahren mit vergleichsweise hohen Gaspreisen, die zudem an den Ölpreis gebunden sind. Und da entpuppt sich die Nord Stream Pipeline selbst als wirksames Instrument, die Interessen Gazproms zu schützen. Der russische Energieriese hält mit 51% zwar nur eine knappe Mehrheit an der Nord Stream AG. Aber 49% der Anteile werden eben von europäischen Unternehmen getragen. Und diese tragen eben dann auch die Investitionsrisiken und sind deshalb eben auch motiviert, das Gas eben von Russland abzukaufen und nicht in andere Infrastrukturen zu investieren, die eben von anderen Kunden Gas heranbringen könnten. Die häufig geäußerte Angst, Russland könnte aus politischen Gründen den Gashahn zudrehen, spielt dabei für Jonas Grätz nur eine untergeordnete Rolle. Es ist eher im ökonomischen Bereich kritisch, wenn man davon ausgeht, dass eine erhöhte Marktmacht, also ein erhöhter Anteil eines Gasexporteurs, dann auch dazu führt, dass die Preise eben steigen. Und da sehe ich, dass schon diese kritische Masse schon erreicht, dass eben Gazprom auch sehr stark auf dem deutschen Markt schon vertreten ist durch Tochterunternehmen wie die Wingas, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Wintershall und anderen Beteiligungen, dass sie eben auch versuchen können, den Preis hochzuhalten in Europa und in Deutschland und dieses Prinzip der Langfristverträge eben verteidigen wollen. Und weil das so ist, hat sich die E.ON-Tochter Ruhrgas zu einem in der europäischen Gasgeschichte einmaligen Schritt entschieden. Sie lässt von einem Schiedsgericht in Schweden die Preisbindung von Gas an den Ölpreis überprüfen. Verliert Gazprom den Prozess, hätte dies auch weitreichende Folgen für die russische Innenpolitik. Mit dem hohen Gaspreis finanziert Europa nicht nur die schwierige Exploration des Gases in Sibirien, er subventioniert auch den niedrigen Gaspreis im russischen Binnenmarkt. Das stimmt, aber das wird sich jetzt ändern. Jedenfalls verspricht die russische Regierung, den Preis für das Gas auf dem Binnenmarkt auf Weltmarktniveau anzuheben. Man hat sich dazu auch verpflichtet im Rahmen der Beitrittsverhandlungen zur WTO. Alexander Ra wertet dies als weiteren Beleg dafür, dass Europa von Russland politisch kaum erpresst werden kann, zumal Europa sein Gas mittlerweile aus so vielen Quellen bezieht, dass Russlands Einfluss sinkt. Einen Verlierer gibt es aber trotzdem, die Ukraine, die als Transitland an Bedeutung verliert. Die Pipeline dient ja dazu, eben die Ukraine zu umgehen und eben auch Transitmengen, die jetzt durch die Ukraine laufen, abzuziehen durch die Nord Stream. Und das wird jetzt dann, wenn diese Pipeline eröffnet wird, sofort passieren, weil Gazprom hat nämlich mit den anderen Anteilseignern dieser Pipeline einen Vertrag abgeschlossen, der ist so ähnlich wie diese Lieferverträge, wo eben gesagt wird, ihr müsst so und so viel Gas abnehmen, sonst zahlt ihr. Und da ist es jetzt so, dass Gazprom die Pipeline zu 80% oder so auslasten muss und sonst für die überschüssigen Mengen eben einen Tarif zahlen muss an den Pipeline-Betreiber, also an die anderen Anteilseigner. Deswegen wird Gazprom jetzt ganz schnell die Mengen von der Ukraine umlagern auf diese Nord Stream Pipeline. Das wird also jetzt dann passieren, wenn das in Betrieb genommen wird. Lubmin am Greifswalder Bodden, unterwegs mit Steffen Ebert von der Nord Stream AG zum Verlegeschiff Castoro 10. Links das ehemalige Atomkraftwerk Greifswald, weiter vorne wiegen sich die Masten von Segelschiffen im Wind, der Sporthafen von Lubmin. Dann werden wir in der Marina unser Shuttle-Schiff, die Nadie, besteigen, um eine kleine Tour auf dem Bodden zum Verlegeschiff zu machen, um uns einfach mal aus der Nähe anzuschauen, wie dieses Schiff arbeitet und was auf dem Bodden alles bautechnisch passiert. Politisch sei das Projekt vielleicht umstritten. Technisch, sagt Ebert, habe man aber eine Punktlandung geschafft. Alle Sicherheits- und Umweltanforderungen seien eingehalten worden. Nord Stream habe den Pipeline-Bau auf eine neue Dimension gehoben. Na Jungs, mit euch hier allen auf dem Schicht gelingt mir das nicht. Es taucht ab. Eckart Heidmann, Kapitän der Nadir, die zwischen Hafen und Verlegeschiff pendelt. Das sind alles Grenzkontrollboote. Knapp 10 Meter lang, 3 Meter breit, 70 Zentimeter Tiefgang, 20 Knoten schnell in der Regel. Heidmann möchte rasch ablegen. Am Horizont baut sich drohend eine schwarze Wolkenwand auf. Marin, where are you? I'm here. Ja, ja. Okay. Yeah, people are on board and we can go ahead. Die Nord Stream Pipeline ist ein wichtiges energiepolitisches Projekt. Es ist aber nicht das einzige. Im Jahre 2005, also unmittelbar vor Baubeginn, kam es zwischen Russland und der Ukraine zu Unstimmigkeiten. Die Ukraine weigerte sich, höhere Gaspreise an Gazprom zu zahlen. Die Drohung Russlands, den Gasexport zu unterbrechen, bezeichneten damals viele Politiker als Bluff. Immerhin flossen 80% der russischen Gaslieferungen an Europa durch die Ukraine. Die Realität sah aber anders aus. Am 1. Januar 2006 unterbrach Gazprom die Gaslieferung mit der Folge von Lieferausfällen in der Europäischen Union. Nach dieser Erfahrung machte sich Ernüchterung breit über das energiepolitische und ökonomische Großprojekt Nord Stream. Was, wenn Russland tatsächlich aus politischen Gründen die Gaslieferung unterbricht? Auf allen Ebenen suchten Politiker neue Lieferanten und Transportwege für Gas, um die russische Dominanz zu brechen. Eine Antwort hieß Nabucco, eine Pipeline vom Schwarzen Meer bis nach Österreich. Die Nabucco-Pipeline ist von großer Bedeutung für die Energiesicherheit Europas und der Türkei. Sie bringt einen verlässlichen Abnehmermarkt mit verlässlichen Lieferanten und zuverlässigen Transportstrecken zusammen. José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission. Ab 2012, so die Planung vor 5 Jahren, sollen jährlich 30 Milliarden Kubikmeter Gas vom türkisch-iranisch-aserbaidschanischen Grenzgebiet nach Österreich strömen. Das Nabucco-Projekt könne Europa aus der Abhängigkeit von Russland befreien, so die Meinung der Befürworter, zu denen auch Joschka Fischer zählt, ehemaliger Außenminister, heute Lobbyist für das Nabucco-Projekt. Eine Konkurrenz zwischen Nord Stream und Nabucco sieht er aber nicht. Beide Projekte liegen im deutschen Interesse und im europäischen Interesse. Ich halte überhaupt nichts davon, hier Alternativen zu machen, wenn Sie sich den zukünftigen Gasbedarf anschauen, 2020. Dann wird Europa gut beraten sein, diese Projekte entsprechend zu fördern. Leider nur ist der zukünftige Gasbedarf Europas alles andere als klar. Er steigt zwar, belegen Prognosen, allerdings mit geringeren Raten als noch 2006 angenommen. 2020 würden nach Berechnungen des Freiburger Öko-Instituts in der EU nur 5% mehr Gas benötigt als im Jahre 2008. Die Euphorie für Nabucco ist aber auch aus anderen Gründen gedämpft. Es sei ausgesprochen kompliziert, alle Beteiligten gleichermaßen zu berücksichtigen. Immerhin, sagt Stefan Judisch, Geschäftsführer von RWE Supply and Trading Essen, die mit 16,7% am Nabucco-Konsortium beteiligt sind, arbeite man an einem Projekt, wo also die Interessen der kaspischen Länder, die Interessen der Türkei, die Interessen von Südosteuropa, die Interessen unserer Aktionäre, die Interessen der EU-Kommission, die Interessen der Wettbewerbspipeline-Projekte alle mit ins Kalkül gezogen werden müssen. Und es ist eben tatsächlich so, dass in vielen dieser Ländern Energie noch als Zentrum der Staatspolitik verstanden wird und sie deshalb nicht mit Wirtschaftsleuten reden, sondern mit Staatsmännern reden müssen. Von denen einige aus westlicher Perspektive zudem alles andere als Demokraten sind. Turkmenistan wird diktatorisch regiert, Aserbaidschan autokratisch. Ein Umstand, den Nabucco-Lobbyist Joschka Fischer pragmatisch bewertet. Wir bekommen einen Großteil unserer Energielieferung bedauerlicherweise aus Ländern, die unter Menschenrechtsgesichtspunkten sehr kritisch zu sehen sind. Und meine Haltung hier ist unverändert, dass ich Menschenrechtsgruppen und Menschenrechtsaktivisten überall unterstütze, auf der anderen Seite aber auch anerkennen muss, wie die Machtverhältnisse tatsächlich sind. Nabucco sieht sich mit 3 Problemen konfrontiert. Niemand weiß, ob es für die knapp 4000 Kilometer lange Leitung genug Gas gibt, ob Russland mitspielt. Immerhin muss möglicherweise ein Teil der Pipeline über russisches Gebiet laufen. Und ob der teure Gastransport aus Aserbaidschan sich für Europa lohnt. Stefan Judisch. Der spannende politische Prozess, der sozusagen sich um Nabucco herum kristallisiert hat, ist die Umsetzung des sogenannten Paragraph 194 des Lissabon-Vereinbarung, wo es ja darum geht, dass die EU-Kommission ein Mandat zur Energieaußenpolitik hat. Die Ausformulierung dieses Mandates hat sich um Nabucco herum kristallisiert. Die Tatsache, dass jetzt im Spätsommer die EU-Kommission von allen 27 Mitgliedsländern ein Mandat bekommen hat, um in ein völkerrechtlich verbindliches Zwischenregierungsabkommen zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan einzutreten, ist ein Beispiel eines solchen politischen Prozesses, weil davor weitgehende Sprachlosigkeit zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan geherrscht hat. Und dieser Prozess hilft eben, sozusagen die Annäherung von und Nachbarschaft zu entwickeln. Aber was nutzen Annäherungen, wenn Gas für die Pipeline fehlt? Das Nabucco-Konsortium bemüht sich derzeit um einen Transportauftrag für Erdgas aus dem aserbaidschanischen Schah-Deniz-Feld, das eine entscheidende Rolle spielt. Die Entscheidung ist zugesagt für dieser Tage, also Ende Oktober, Anfang November. Und wenn die Entscheidung für Nabucco fällt, dann ist die Entscheidung klar. Dann wird das Projekt sicherlich noch viele Detailprobleme lösen müssen. Aber ich halte keins für unlösbar. Und wenn sich das Schah-Deniz-Konsortium für was anderes entscheidet, für ein anderes Projekt, ist Nabucco tot. Also es ist eine relativ digitale Entscheidung. Eine Lösung des Gasstreites zwischen Europa und Russland ist nicht in Sicht. Alexander Rahr von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin plädiert in dieser Situation für mehr Pragmatismus. Trotz schwieriger Verhandlungen, trotz Konflikte, die es geben wird, glaube ich, dass man sich letztendlich einigen wird, weil beide Seiten, die Europäische Union und Russland, sich in diesem großen Energiegeschäft des 21. Jahrhunderts beide brauchen. Kabbelige See. Das Boot kann die Wellen nicht austanzen und wird kräftig durchgeschüttelt. Dann taucht das Verlegeschiff aus dem Dunst auf. Ein Flachwasserboot ohne eigenen Antrieb mit einer Länge von 140 Metern und einer Breite von 40 Metern. Es zieht sich dann anhand der Ankerketten in die richtige Richtung fort und Ankerschlepper, die also permanent um das Verlegeschiff herumkreisen, gewährleisten, dass die Anker, die gerade nicht benötigt werden, neu positioniert werden, um so diese entsprechende Fortbewegung zu gewährleisten. Das Zeichen, das ertönt, wenn wieder 12 Meter Pipeline in der Ostsee verschwinden. Die letzten Rohre sind verlegt, die Nord Stream Pipeline ist fast vollendet. Von kommender Woche an strömt russisches Erdgas auf dem Grund der Ostsee nach Europa.